Dies Letztere aber konnte ich allerdings nicht wissen, da die tadellos funktionierende jüdische Postkontrolle natürlich dafür gesorgt hatte, dass das Heft nie in meine Hände kam, so zwar, dass ein dem Verbande unserer neunmal weisen Angehöriger immerhin erhoffen konnte, ich würde begeistert aufatmen ob solcher Anerkennung aus dem völkischen Lager. Nun aber hatte mich die Methode der Anempfehlung jenes Verlages, ganz abgesehen von dem Namen des Verfassers, bedenklich gemacht, dieweil er vermieden hatte, klipp und klar herauszusagen, dass er, der Verfasser jener Schrift, mit dem Besitzer jenes Verlages identisch sei. Da ich nun aber die Methoden der Juden, missliebige Werke dadurch zu vernichten, dass man sie in einem der Oberhoheit Zions unterworfenen Verlage erscheinen lässt, weil so die Verbreitung am leichtesten verhindert werden kann und die Vernichtung auf eigene Kosten gedruckter Bücher bei weitem billiger kommt als Aufkaufen von Veröffentlichungen feindlicher Verlage, so beantwortete ich dies Schreiben in kühl ablehnendem Tone. Die angekündigte gleichzeitige Zusendung der Schrift war übrigens zufälligerweise unterblieben. Nun liegt die Schrift erschienen vor mir und, sieh da, mein übertriebenes Misstrauen, das, wie so viele behaupten, an Verfolgungswahn grenzt, findet sich vollauf bestätigt. Die Schrift, welche nichts anderes zu sein scheint als eine populäre Paragraphierung meiner durch wörtliche Zitate hervorgehobenen Gedanken, verfolgt mit all ihrem antisemitischen Getue und völkischen Gepolter das eine Hauptziel, mich als Juden hinzustellen und also bei den Deutschen doch zu guter Letzt zu diskreditieren. Zuallererst werde ich als ein bis ins Kleinste eingeweihter Jude bezeichnet. Jedermann, der dieses heutige neue Werk mit meinem damaligen Buche vergleicht, der ich damals nichts anderes vor Augen hatte als die Anschmeißphänomene der falschen Entsklavung des beweglichen Ungeistes, wird über solche Behauptung geradezu hohnlachen müssen. Denn dieses Lob, bis ins Kleinste eingeweiht zu sein, will ich mir heutigen Tags, wo ich Zions Methoden nicht nur am eigenen Leibe erlebe, sondern auch in seine geheimsten Pläne und Gesetze Einblick genommen habe, gerne gefallen lassen. Umso energischer muss ich aber dies Lob für das damalige Buch zurückweisen und kann mir das höhnisch überlegene Triumphgegrinse wohl vorstellen, mit welchem Zions Abkommandierter mich, den damals Ahnungslosen, als Kenner aller Geheimnisse zu lobpreisen versucht. Gleich darauf wird kühnlich behauptet, dass ich die ebenso schon vor mir begründete Lehre vom primären und sekundären Menschen beleuchte. Dieser Versuch, meinen Gedanken das Schöpferische zu entwenden, zeigt, worauf das Ganze hinaus soll. Zwar behauptet Herr Funk, meine früheren Schriften zu kennen, was aber hält der einsichtsvolle Leser von einem deutschen Forscher, der eine Broschüre über ein Buch schreibt, ohne die Schriften desselben Verfassers irgend zu beachten, auf die dieser, soweit sie für seine Gedanken grundlegend sind, in Fußnoten des betreffenden Buches auf das Eindringlichste des Öfteren hin verweist? Hätte Herr Funk etwa nur meine Schrift »Drei Vorträge mit Zwischenstücken« gelesen, so wüsste er, dass hinter meinen von ihm besprochenen Buche eine ganz neue und kaum zu erschütternde erkenntniskritische Grundansicht vorhanden ist, deren Einsichtnahme ihm bewiesen hätte, dass kein anderer als ich selber mir die Basis für meine Gedanken über das Judentum errichtet hat. Würde ich nicht allein aus diesem Manöver entnehmen können, dass Herr Funk die bedeutsamen Wurzeln meines Denkens seinen Lesern vorzuenthalten wünscht, so würde sein Versuch, das Augenmerk auf das Sekundäre für das Wesen des Judentums hinzulenken, während bei mir doch ausdrücklich das Sekundär Bewegliche als Grundlage des jüdischen Geistes auf das Deutlichste gekennzeichnet wird, mir offenkundig erwiesen haben, dass auch hier die Aufmerksamkeit von dem Eigentlichen auf Dinge abgelenkt werden soll, die der Jude ja auch mit aller übrigen sekundär gewordenen Geistigkeit gemeinsam haben kann. Züge der uns wohlbekannten Überkompensation zeigt der Verfasser auf Schritt und Tritt, so wenn er Brahms mit etlichen jüdischen Komponisten ablehnend in den gleichen Topf wirft, so wenn er, von jüdischen Bühnenmachwerken sprechend, Schnitzlers Dramen in Bausch und Bogen mit den Worten »Machwerke« ablehnt, so wenn er mit dieser Entrüstung sich dagegen verwahrt, dass Heine von mir ein deutscher Dichter genannt werde, der wohl noch nie in seiner Zwiespaltigkeit und Verwurzelung im Judengeiste schonungsloser dargezeigt wurde als von mir. So endlich überkompensiert er den unentwegten Deutschen, wenn er faselt, mich trenne ein Band von der arischen Welt, wenn er sich dagegen verwahrt, dass der Fluch des ewigen Juden in meiner Person aus der Welt geschafft sei, wenn er meine Schilderung der rasselosen Rasse mit den Worten aus jüdischen selbstanklagendem Munde ankündigt. Wüssten wir es aber nicht schon längst, worauf das ganze Gaukelspiel von dem unerbittlich abweisenden Deutschen hinausläuft? Der Passus: Ein Jude hat uns den Weg gewiesen. Wollen wir etwa noch warten, bis ein Jude kommt und uns auch noch führt? Das wäre der Erbärmlichkeit höchstes Maß. Reißt die Hülle von der verschmitzten Visage dieses überschlauen Weisen von Zion. Und was diese Schrift, die in vielen tausenden Exemplaren zu billigsten Preisen über Deutschland ergossen werden soll, eigentlich bezweckt, liegt sonnenklar zutage. Den Deutschen zu verführen, dass er in letzter Stunde demjenigen, der nicht nur dem jüdischen Schwindelgeiste gewachsen ist, sondern auch mit seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Kraft der Errettung des deutschen Volkes zu dienen gewillt ist, nicht als den sehe und anerkenne, der er wahrhaft ist, und ihn also in wahnwitziger Verblendung von sich weise. Wer aber noch daran zweifeln sollte, dass dies und dies allein der Zweck der ganzen Schwindelschrift sei, der erfahre, dass es sich eine Ergänzung zu Spengler nennt. Zu Spengler, dem von Zion zur Verwirrung und Verblödung der arisch fassenden Denkkraft und Klarheit auf den deutschen Menschen losgelassener Schwindeldenker. Nein, mein lieber Herr Rabbi Funk, der Leser wird es gewiss billigen, dass diesem tüchtigen Manne der ihm gewisslich gebührende Ehrentitel verliehen werde. Dein ganzes Schwindelmanöver wird nichts nützen. Keine Wand trennt mich von meinen wahren, meinen arischen Artgenossen, und kein wahrer und unverfälschter Deutscher hat, ich wage es ruhig zu behaupten, den dritten Teil meines Buches gelesen, ohne aus innerstem Herzensgrunde mir Freund und Vertrauter geworden zu sein. Die fixe Idee ohne fixierende Kontrolle, wie du sie hier in guter Nachahmung deutscher Voreingenommenheit zu Schauspielern wusstest, längst wurde sie an dem lebendig gesprochenen Worte zu Schanden und wird vor aller deutschen Welt noch weiterhin zu Schanden werden, wenn ich gegen deinen und deiner weisen Genossen Plan und Willen dem deutschen Volke weiterhin verkünden werde, was es heute am endgültigen Scheidewege angelangt über Deutschland oder Zion zu wissen hat, um sich von der Weltherrschaft und Beschwindelung deinesgleichen für alle Zeiten zu befreien. Wegen Zweifel und Unsicherheit der Schriftleitung nirgends abgedruckt.